Der Marxismus fokussierte auf bestimmte Vehikel, die Arbeiterklasse, die durch Revolution ihr volles Potenzial entfaltet, die uns dorthin bringen könnten. Die Voraussetzungen dafür seien im Schoße der Gesellschaft vorhanden und müssten nur vom Schleier der kapitalistischen Herrschaft befreit werden oder auch der Sachherrschaft, in der die Dinge als Waren auf einem Markt über die Menschen herrschen. Kommt uns das bekannt vor? Beschrieb der Marxismus damit im Grunde nicht so etwas wie eine Heldenreise der Arbeiterklasse? Die ökologische Krise hat den Marxismus, wenn nicht widerlegt, so doch zumindest vor neue Aufgaben gestellt. Nur die Produktionsmittel zu vergesellschaften kann nicht die Lösung sein, wenn wir damit weiter unsere Lebensgrundlage zerstören. Zugleich birgt unsere Art zu wirtschaften aus Sicht Redekers viel mehr Probleme als ein womöglich verfehltes Klimaziel, da sie eng verzahnt ist mit allerlei Ausbeutungsmechanismen, nicht nur ökologischer Art. Zuallererst wären da, laut Redeker, die Herrschaft über Räume und die damit verbundene volle individuelle Verfügung, die Souveränität über ein Objekt, wie sie das Eigentumsprinzip vorsieht, das in modernen westlichen Gesellschaften absolut ist. Was ist die Alternative? Die Klimaschutzparole »Another world is possible«, was bedeutet sie? Um es noch einmal auf den Punkt zu bringen, die eigentliche Utopie ist unser Status quo, den wir nur noch mit enormem Aufwand aufrechterhalten. Er ist ein Nichtort, den man nur mit massiver Verdrängung als idealen Nullpunkt begreifen kann. Zu glauben, es genüge, sanfte Veränderungen vorzunehmen, wie sie die Konservativen als Rhetoriker des Stillstandes anstreben, also immer nur so viel Bewegung zuzulassen, wie partout nicht zu vermeiden ist, ist eine einzige große Lebenslüge. Die Frage, wie genau eine Utopie beschaffen sein sollte, ist demnach eine Sackgasse. Ihre utopische Kraft gewinnt die andere Welt schon dadurch, dass sie sich nicht selbst zerstört, dass sie also weiter existieren kann. Erste Bedingung für die Fortführung der aktuellen Welt wäre folglich eine tiefgreifende Transformation unserer Lebens- und Wirtschaftsweise, die uns heute noch utopisch erscheint. Wenn sich alles ändert, weil wir sonst alles zerstören, drängt sich die nächste Frage auf: Leben wir eigentlich in einer Utopie oder Dystopie? Beides, je nachdem, wo Sie geboren werden. Stellen Sie sich vor, Ort und Zeitpunkt Ihrer Geburt entscheiden darüber, wie Ihr Leben verlaufen wird. Wer erst einmal in spezifische Lebensumstände hineingeboren wurde, für den ist es nahezu unmöglich, sie grundlegend zu verbessern oder zu verändern.